Kommt ihr gespielen, kommt ihr Kumpanen nach allen hellen und dunklen Tagen. Nach all den mandelbitteren Siegen, den saccharinsüßen Niederlagen. Wollen wir noch einmal die Welt umkrempeln in unseren Liedern und Träumen? Und ehe wir Löffel und Messer abgeben, noch einmal die Tische abräumen. Mein Zwing unter den Pflaumenbäumen, kommt ihr Geliebten, kommt ihr Gehassten. Ihr aufgestiegenen, sitzen gebliebenen, geflohenen und ihr Geschassten. Wir wollen noch einmal die Trommel schlagen und die Marketenderin küssen. Und wovor sollen wir uns noch fürchten, wo wir den tieferen Sinn längst wissen? Noch strahlt der Nordstern am Himmelswagen, noch stimmen die Längen und Breiten. Noch glauben ja bloß Propheten und Pfaffen ans Ende unserer Zeiten. Noch sind ja nicht alle Lieder gesungen, nicht alle unsere Träume zerrieben. Noch liegt ja alles vor uns, na, sagen wir mal, solange wir leben. So kommt ihr gespielen, kommt ihr Kumpanen und haben wir Schiffbruch erlitten. So haben wir ihn ja überlebt und auch den Grund dafür, worüber wir streiten. Tanzen wollen wir und uns berauschen, lachen und lügen, uns Wahrheiten sagen. Und wenn morgens die Nachtvögel schreien, uns in die Büsche schlagen.